so kalt, mein Herz kalt, die Hände wie schwarze Mäuler, die Wände frei wie ein Vogel geboren, hab ich die Freiheit verloren. Von Mord und Totschlag besessen, hab ich das Leben vergessen. Kommst du wieder? Ach, sag mir wann, wann ich dich wieder finden kann. Krieg oder Frieden, Krieg oder Frieden, du bist mein Bruder geblieben. Des Königs dampfende Rösser, denk an die Lichter, die scheinen, die schwarzen Schwäne, die weinen. Hör, was die Schwäne dir sagen, wir wollen nicht Trauer mehr tragen. Denk an die bunten Paläste, an die Musik, an die Feste. Ich denk an Berge und Quellen und an den Wind und die Wellen. Hör, was die Winde uns sagen, wir wollen zum Himmel euch tragen. Sag mir wann, wann ich dich wieder finden kann. Krieg oder Frieden, Krieg oder Frieden, du bist mein Bruder geblieben. Kalt mein Herz, kalt die Hände, wie schwarze Mäuler die Wände. Es ist so vieles geschehen, ich hab zu vieles gesehen. Ich hab dir Treue geschworen und hab die Sprache verloren. Kommst du wieder? Ach, sag mir wann, wann ich dich wieder finden kann. Krieg oder Frieden, Krieg oder Frieden, du bist mein Bruder geblieben. Frieden, Krieg oder Frieden, du bist. bist mein Bruder geblieben.